Abschnitt 1 von Brennende Erde von Erich Mühsam. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Zum Beginn. Geleitwort zu Gustav Landauers Zeitschrift Der Sozialist, Januar 1909. Wollt ihr die Freiheit, so seid keine Knechte. Wollt ihr das Glück, so schaffet das Rechte. Wollt ihr die Früchte, so ackert die Saat. Wollt ihr das Leben, so leistet die Tat. Pestluft lagert über der Welt, um das Große drängt sich die Kleinheit, trübe Dünste verfinstern die Reinheit, und der Mensch ist vom Hass entstellt. Um des Daseins armselige Brocken sind alle Fäuste wütend geballt, denn die Not schleicht auf leisen Socken, und Not ist hungrig und krank und kalt. Gute Menschen sind Räuber geworden, denn sie haben, was andere entbehren. Gute Menschen sengen und morden, denn sie schützen, was andere begehren. Friedliche Menschen sind tobende Horden, freie Menschen sind Sklaven geworden. Und Gottes gepriesenes Ebenbild ward zum reißenden Tier, raubgierig und wild. Blutend am Boden wimmert der Geist, denn die Fäuste haben die Macht. Und unter den Hieben der Fäuste zerreißt das Licht des Geistes und sinkt in die Nacht. Und um die Stirne schlingt sich ein Netz, und schnürt dem Denken den Atem zusammen und tötet der Seele flackernde Flammen und fesselt das Fühlen und heißt Gesetz. Und die da stöhnen in tausend Wunden, die sie einander im Hasse geschlagen und die einander vor Gott verklagen, sie werden von einer Kette gebunden. Und doch sehnt sich der Mensch nach Glück und sehnt sich nach Freiheit und sehnt sich nach Leben und möchte als Freund zum Menschen zurück und möchte den Geist zur Freude erheben. Möchtet ihr, Menschen, wohl, reckt eure Köpfe, öffnet die Augen, dehnt eure Brust, fühlt euch als Freie, als eigene Geschöpfe. Wollet die Freiheit, wollet die Lust. Alles Geschehens Geheimnis ist Wollen. Wollt euer Glück. Erwacht, erwacht. Die Wellen nur fließen, die Steine nur rollen, die eine Kraft zur Bewegung gebracht. Menschen, besinnt euch auf eure Kraft zur Arbeit, die Frieden und Freude schafft. Eine Welt der Freiheit ist zu gewinnen, und der erste Schritt zum Glück heißt Beginnen. Ende von Abschnitt 1.